Mündliche Prüfung Teil 2. In diesem Text geht es um die Frage, ob junge Leute lieber als Single leben möchten oder mit Familie, also Frau bzw. Mann und Kindern. Dabei ist das Interessante, dass die meisten von einer Familie träumen und die alten Werte wie Treue und Pflichtbewusstsein gut finden. Dass es aber trotzdem immer mehr Singles gibt, so leben nur in 16% aller Haushalte die glücklichen Familien, von denen jungen Menschen träumen. Der Autor des Artikels versucht, Gründe dafür zu nennen. Als wichtigsten nennt er die Sorge um die Zukunft. Es wird immer schwerer, nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden und zu behalten. Die materielle Unsicherheit ist also riesengroß und das hält viele junge Leute davon ab, eine eigene Familie zu gründen. Zuerst Sicherheit, also einen sicheren Arbeitsplatz, ein sicheres Gehalt. Nur diese Sicherheit gibt's heute fast nicht mehr. Und das ist das große Problem. Man muss heute ganz flexibel sein und für eine Arbeit auch mal in eine andere Stadt gehen. So flexibel ist man mit einer Familie aber nicht. Die Folge ist, die Heiratspläne oder Kinderpläne werden immer wieder verschoben. Somit steigt die Zahl der Singles immer weiter an. Ich finde dieses Sicherheitsdenken ganz unmöglich. Ich habe gehört, dass die Leute in Deutschland im Durchschnitt immer später Eltern werden. Die Gründe dafür werden ja in dem Artikel geschildert. Aber jeder weiß doch auch, dass man im Leben nie für immer Sicherheit haben kann. Wenn man jemanden so mag, dass man sich ein Leben zusammen für immer vorstellen kann, dann sollte man eben heiraten. Und wenn man Kinder möchte, dann sollte man nicht denken, ach, Kinder kosten viel, das können wir uns nicht leisten. Wenn Kinder da sind, dann geht es irgendwie immer. Natürlich muss man auf manches verzichten, aber dafür geben die Kinder eine Familie aber doch so viel Freude und Spaß. Man ist nicht mehr alleine. Wenn man Kummer hat, kann man mit dem Partner reden, mit den Kindern spielen. Das wird ja in dem Artikel gesagt. Die jungen Leute träumen von der Familie, von diesen Werten. Ich glaube, sie sollten einfach nicht so viel Angst haben. Nicht über alles nachdenken. Es kommt im Leben sowieso immer anders, als man denkt. Bei uns, ich glaube, das ist in jedem Land so, will man auch erst heiraten und eine Familie gründen, wenn man genügend Geld verdient und eine Familie ernähren kann. Wer studieren kann, der studiert auch. Dann ist man mit 24, 25 Jahren fertig, beginnt zu arbeiten und dann gründen die meisten auch schon bald eine Familie. Da verdienen sie zwar noch nicht so gut, aber das ist dann nicht das Wichtigste. Jetzt will man eine eigene Familie haben und die Probleme mit dem Geld wird man schon irgendwie lösen. Wer noch mit 30 unverheiratet ist oder zwar verheiratet ist, aber keine Kinder hat, der versucht schon ganz intensiv, dass sich das bald ändert und die eigene Familie, also Oma, Eltern, Tanten und so, die fragen auch ständig danach. Das kann zwar auf die Nerven gehen, aber es ist eben so. Und ehrlich gesagt, mir kommen 35-jährige Frauen mit Babys auf dem Arm schon ein wenig zu alt vor. Wenn ihre Kinder dann 15 sind, überlegen sie einmal, dann sind ihre Eltern doch schon sehr alt. Was meinen Sie dazu? Andererseits, das muss ich auch sagen, finde ich es gar nicht so schlecht, dass sich junge Leute so viel Gedanken um die Zukunft machen oder sich genau prüfen, bevor sie heiraten und eine Familie gründen. Dann gibt es weniger Scheidungen, weniger kaputte Ehen, wenige Kinder, die ohne einen Elternteil aufwachsen müssen oder die dann in Armut aufwachsen und ein armseliges Leben führen müssen, weil sie weniger Chancen haben, einen Beruf zu lernen, zu studieren. Das Argument erscheint mir sehr schwach. Meines Wissens nach sind die Scheidungsraten in Deutschland hoch, obwohl man so lange vor der Heirat überlegt hat. Und es gibt viele alleinerziehende Mütter und Väter und es gibt Kinder, auf die eine gute Zukunft wartet und andere, die nicht so viele Chancen im Leben haben werden. Genau wie bei uns. Das Problem für mich scheint wirklich die übergroße Angst der Leute in Deutschland zu sein. Alles wird tausendmal hin und her überlegt. Man will diese Sicherheit haben und man will auf Urlaub und ein gutes Leben nicht verzichten.